Disco, House, Hip-Hop, Soul und Funk, Cuts and Scratches, Drum and Bass und jetzt legen wir noch eins drauf. Artist Profile. Attila, Atropa, Graz. Hallo, ich heiße Attila und bin Teil des Kollektivs Atropa. Unser Kollektiv Atropa besteht seit 2017 und veranstaltet hauptsächlich im Forum Stadtpark Graz. Musical Style. Ich bewege mich musikalisch von House über Italo-Disco und Synthpop bis hin zu Afro. Favorite Location. Meine Lieblingslocations sind die Wilde Renate in Berlin, der Tante Emma Club in Innsbruck, das Solaris in Linz und natürlich unsere Homebase, das Forum Stadtpark in Graz. Das heißt, noch jemand, der zu seiner Homebase gekommen ist. Herzlich willkommen bei FM4 Unlimited. Attila. Ja, servus Christian, schön dich wieder zu sehen. Ja, das letzte Mal war es beim Lighthouse Festival. Ja, das ist schon eine Zeit lang her. Du kannst noch ein bisschen näher ins Mikrofon gehen. Okay, besser. Jetzt hören wir dich super gut. Sehr gut. Wie geht's dir? Ja, gut, danke. Also ich bin froh, wieder mal hier zu sein im Forum Stadtpark. Ich finde den Tag extrem cool und freue mich, ein Teil von dem ganzen FM4 Tag für DJs und Clubs zu sein. Hattest du wenigstens schon die Gelegenheit, dieses Jahr mal irgendwo zu spielen oder ist das jetzt dein erster Gig vor einem großen Publikum übers Radio? Wir hatten das Glück, dass wir beim Parkhaus im Gastgarten Veranstaltungen mal hatten. Dann gibt es den City Beach, der ist ziemlich zentral da gelegen und Open Air, da ist es auch gegangen. Also ein bisschen was war möglich in Graz, aber ja, hoffentlich bald wieder mehr. Ja. Gib uns noch einen kurzen Hinweis, in welche Richtung die kommende Stunde musikalisch gehen wird. Ja, also ich werde so mit Boogie, French, Funk, Disco anfangen. Boogie, dann French, Funk, Disco. I love it already. Okay. Und wo geht's später hin? Dann ein bisschen Afro zwischendurch, Italo House, Classic House, okay. Breakig, bunt gemischt, ja. Passt. Bist du bereit? Ja. Okay, dann spiele ich den Jingle und du kannst anfangen. FM4 on the decks. Attila, Atropa, Graz. Reproaches, no annoying questions, coming home at every time. associate with everyone. As crazy as love can be, everything changed. As painful as love can be, everything kills. Unlimited. Tag der DJs und Clubs. On the decks. Attila, Atropa, Graz. Sind aus Graz noch bis um 21 Uhr und dann geht's aus Wien weiter. Eine Sache, die ich auch erwähnen möchte, ist, wir haben diesen Tag für euch ins Leben gerufen, weil wir zumindest einen Teil jener Menschen sichtbar und hörbar machen wollen, die seit Jahren die Partys organisieren, zu denen wir feiern können. Die Ausrichtung von heute ist, lasst uns kennenlernen, lasst uns sie kennenlernen, die Leute, egal ob sie in Vorarlberg oder in Linz veranstalten, und lasst uns die Musik genießen. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass wir uns nicht bewusst sind, dass momentan einiges im Argen liegt. Deshalb haben wir einige Features und Artikel im Vorfeld schon gemacht, die ihr noch 7 Tage via FM4 ORFAT abrufen könnt. Zum Beispiel einen Artikel von Paul Punt, in dem es darum geht, dass den Verantwortlichen in der Szene langsam die Luft ausgeht. Nichtsdestotrotz, jetzt wird auch gefeiert, noch bis 6 Uhr morgen in der Früh. Jetzt gerade Attila in the Mix. We'll be right back. tilbake til røttene. Dans med føttene. Tilbake til røttene. For vi vil se deg danse med din lille søte svanse. For vi vil se deg danse med din lille søte svanse. Unlimited. 24 Stunden. DJs only. On the decks. Attila. Atropa. Graz. We'll be right back. FM4, Tag der DJs und Clubs. In the Mix ist Attila von Atropa. Weißt du, was ich so super finde an deinen DJ-Sets, Attila? Dass du Musik spielst, von der ich mir sicher bin, dass ich keinen einzigen Artist kenne. Aber sie klingt familiar. Weißt du, was ich meine? Ja. Es hat jeder Song irgendetwas drinnen, zu dem man eine Beziehung hat. Weiß ich nicht, also sei es jetzt bei den Synth-Sachen und so weiter. Es ist eine Wonne, dem zuzuhören. Okay. Vielen Dank. Ja, schön, freut mich. Ich würde gerne eine Frage zur musikalischen Vision von Atropa, deinem Kollektiv, stellen. Die Vision, ja. Hat die irgendwas mit der deutschen Bedeutung von Atropa zu tun? Tollkirschen? Ja, also lustigerweise sind wir schon über die Tollkirsche zu Atropa gekommen. Also weil wir beide botanisch interessiert sind, der Zino also familiär vorbelastet ist sozusagen in der Richtung. Und es hat einfach irgendwie stimmig klungen für uns. Aber geht es um crazy Eklektizismus, der aber trotzdem noch fast so ein bisschen disco-mäßig am Dancefloor funktioniert? Ja, ich glaube, es geht eher fast in die Richtung Tollkirsche, Pupillen erweiternd und musikalisch auch erweitern sozusagen, was wir erreichen wollen. Okay. Du hast vorhin den Club Renate in Berlin erwähnt. Wie ja. sehr hängen für dich Musikstil oder musikalische Ausrichtung und Venue zusammen? Ja, kann ich dich überall hinstellen mit Atropa oder bist du da schon sehr wählerisch? Seid ihr wählerisch? Ja, ich meine, wir sind schon wählerisch, aber mittlerweile haben wir doch ein paar Jahre schon aufgelegt und ich glaube, wir können uns eigentlich ziemlich gut adaptieren an verschiedenste Locations. Aber natürlich kann ein richtig cooler Club nur mal das Ganze beflügeln und uns einfach hochschaukeln gegenseitig ja. mit den Leuten. Also. Ja. Selbst wenn man sich viel mit Musik auseinandersetzt, die Namen, die man durch euch kennenlernen kann, das sind nicht unbedingt Household Names. Orphoi the Wizard, Paula Tape, Jan Schulte, Niklas Wand, Barbara Boeing, John Gomez, um nur einige zu nennen. Alles Leute, die schon bei euch aufgetreten sind. Ich würde sagen, das ist Bildungsauftrag Next Level. Talking about that, ihr habt einen YouTube-Kanal. Ja, genau. Also wir sind eigentlich also ziemliche Musikdigger und kommen immer wieder zu irgendwelchen Schätzen, die noch nicht online sind und wollen das mit den Leuten teilen und gleichzeitig irgendwie vermitteln, was wir mit Atropa musikalisch vermitteln wollen und deswegen haben wir den YouTube-Kanal gestartet, genau. Ich halte dich nicht länger auf. Attila von Atropa in the Mix bei FM4 Unlimited. 4 Unlimited. 24 Stunden Clubkultur. Der Videostream auf fm4orf.at. Hello, it's your presenter speaking. Das ist FM4 Unlimited live aus Graz. Ein wichtiger Hinweis, alle Playlists gibt's auf unserer Website, werden Stück für Stück nachgetragen. Das heißt, wenn dieser Tag vorüber ist, gibt's eine Megaliste an Artists und Titeln, die einen ziemlich guten Überblick geben werden, was die verschiedenen Kollektive, Szenen und DJs aus Österreich so spielen. Das wird Crate Digger Heaven. Und das ist Attila in the Mix.

4 Unlimited. 24 Stunden Clubkultur. On the decks. Attila. Atropa. Graz. An dieser Stelle möchte ich mich mal für das grandiose Feedback von euch bedanken, das wir bekommen für FM4 Unlimited, dem Tag der DJs und Clubs. Mein Name ist Christian Davidek, wir sind hier in Graz noch live auf Sendung bis 21 Uhr, dann übergeben wir ins FM4 Headquarter. Jetzt in dem Mix war in der letzten Stunde Attila von Atropa. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, danke für die Einladung nochmal. Sehr schön, gerne hier zu sein. Ich stelle dir die Frage, die ich allen am Schluss stelle. Es gibt das große Atropa-Comeback. Wen hättest du gerne mit dabei? Wen würdest du buchen? Geld spielt keine Rolle. Also ich muss glücklicherweise sagen, dass wir fast alle schon hatten, die wir so als Traumkandidaten haben. Aber wenn es wirklich um gar nicht Geld geht, man muss es fast sagen, Young Marco, also ein ziemlich großer Einfluss von mir. John Talabot, ziemlich guter DJ und auf jeden Fall DJ Harvey, aber ja, schauen wir mal, ob wir den nach Graz bekommen. Attila, keep up the good work. Vielen Dank. Das war Atropa in the Mix. Als nächstes kommen Felipa und Swanko von Disco 404 und Elevate Festival. Davor noch die Nachrichten. Keep it locked with FM4. Schauen einfach weg.